Briefwechsel zwischen Chillon und Humboldt, 48, Jena, den 1. Februar 1796. Ich bin, was den Inhalt unserer Briefe betrifft, in einem so großen Rückstand gegen Sie, mein lieber Freund, dass ich über die Zahlung ordentlich erschrecke. Alle meine Verlegenheit wäre gehoben, wenn ich diese Zahlung nur mündlich leisten könnte, aber es geht mir mit der Feder oft sonderbar. Bin ich einmal im Gange, wie ich es in diesem Sommer und Herbst war, so kann ich unter lastenden Geschäften große Briefe schreiben, ohne an den Mechanismus zu denken. Bin ich aber, so wie jetzt, aus diesem Mechanismus heraus, so erschrickt der Gedanke vor dem weiten Weg, den er hat, um zu dem andern zu gelangen. O schlimm, dass der Gedanke erst in der Sprache tote Elemente zerfallen muß, die Seele zum Gerippe absterben muß, der Seele zu erscheinen. Den treuen Spiegel gib mir, Freund, der ganz mein Herz empfängt und Ganzes wieder scheint. Diese in meinem Don Carlos einst befindliche, aber reduzierte Stelle drückt einigermaßen aus, was ich jetzt in gewissen Momenten fühle, wenn ich Ihnen oder auch Körnern schreiben will. Der zufällige Umstand, dass ich noch immer in keiner bestimmten Arbeit begriffen bin, sondern spielend von Bild zu Bild und von einem epigrammatischen Gedanken zu einem anderen überspringe, trägt vollends dazu bei, mir für jetzt alle Suite und Beharrlichkeit zu nehmen. Nach dem, was Sie mir in Ansehung des realistischen und idealistischen Charakters schreiben, wird meine Abhandlung Sie weniger überraschen, aber auch desto gewisser befriedigen. Ich zweifle keinen Augenblick, dass wir über dieses Symbolum in allen seinen Zweigen einig sein werden, aber ich leugne nicht, dass ich bei diesem letzten Aufsatz den Wunsch und die Absicht nicht ganz unterdrücken konnte, auch auf andere zu wirken und gewissen Leuten zu zeigen, dass ich mich, wenn es darauf ankommt, auch aus meiner eigenen Spezies heraus in einen höheren Standpunkt versetzen kann. Es lag mir daran, diesen Leuten zu zeigen, dass, wenn ihre Art mir auch untersagt, sie doch nicht fremd für mich ist und dass ich einen notwendigen und unwillkürlichen Effekt meiner Natur durch die Reflexion, die ich darüber angestellt, gewissermaßen in meine Wahl verwandelt habe. Und zwar ist dieses ein Vorteil, den nur der Idealist hat, denn der Realist kann gegen den Idealisten schlechterdings niemals gerecht sein, weil er ihn niemals begreifen kann. Dass Sie sich in Beurteilung des Charakterwertes so ernstlich und nachdrücklich gegen das einförmige Allgemeine erklären und für die Individualität und das Charakteristische streiten, erfreut mich ungemein. Auch halten Sie diese Idee in jeder Anwendung so fest, dass man überzeugt wird, wie sehr Sie sich derselben bemächtigt haben. Sie ist von einer unabsehlichen Konsequenz für alles Moralische und Ästhetische und um nur eine einzige Anwendung davon zu berühren, so lässt sich das Ideal einer sentimentalischen Idylle ohne eine Voraussetzung derselben gar nicht fassen, denn hier gerade ist der Fall, wo die Diskrepanz der Charaktere ihrer inneren Unendlichkeit keinen Eintrag tun darf und wo Götter in Plural nebeneinander stehen müssen, da es nach der entgegengesetzten Meinung nur eine Gottheit, aber keine Götter gibt. Sie sollten ihrer Idee in einer ausführlicheren Charakteristik der griechischen Götterideale, wozu sie in ihren Aufsätzen schon den Anfang gemacht, weiter nachgehen. Ich glaube, dass das ästhetische Ideal sich eben darin von dem moralischen Ideal unterscheidet, dass jenes in einer Mannigfaltigkeit von Exemplaren, dieses hingegen nur in einem einzigen kann realisiert werden, dass ich das ästhetische Ideal hier in einem weiteren Umfang nehme, versteht sich. Körner schreibt mir heute, dass er ganz bestimmt entschlossen sei, mich auf den Mai zu besuchen. Vielleicht trifft es sich, dass sie zu der Zeit auch hier sein können, weil sie doch vor ihrer eigentlichen Ankunft einen Besuch hier ablegen wollen. 8 Tage bleibt Körner gewiss. Ich soll ihm ein Logis ausfindig machen, da er aber mit 2 Kindern kommt, so wage ich es nicht, sie um Abtretung ihres Logis für ihn zu bitten. Sollten sie indes nichts dagegen haben, so würde es mir lieb sein, es ihm verschaffen zu können. Es versteht sich, dass sie hierin der Freundschaft für ihn oder mich durchaus kein Opfer bringen dürfen, denn ein Logis findet sich ja doch auf jeden Fall. Die Xenien, von denen ich Ihnen einmal schrieb, haben sich nunmehr zu einem wirklich interessanten Produkt, das in seiner Art einzig werden dürfte, erweitert. Goethe und ich werden uns darin absichtlich so ineinander verschränken, dass uns niemand ganz auseinanderscheiden und absondern soll. Bei einem solchen gemeinschaftlichen Werk ist natürlicherweise keine strenge Form möglich. Alles, was sich erreichen lässt, ist eine gewisse Allheit oder lieber Unermesslichkeit, und diese soll das Werk auch an sich tragen. Eine angenehme und zum Teil genialische Impudenz und Gottlosigkeit, eine nichts verschonende Satire, in welcher jedoch ein lebhaftes Streben nach einem festen Punkt zu erkennen sein wird, wird der Charakter davon sein. Unter 600 Monodistischen tun wir es nicht, aber womöglich steigen wir auf die runde Zahl 1000. Von der Möglichkeit werden Sie sich überzeugen, wenn ich Ihnen sage, dass wir jetzt schon in dem 300. sind, obgleich die Idee nicht viel über einen Monat alt ist. Bei aller ungeheuren Verschiedenheit zwischen Goethe und mir wird es selbst Ihnen öfters schwer und manchmal gewiss unmöglich sein, unsern Anteil an dem Werke zu sortieren, denn da das Ganze einen laxen Plan hat, das Einzelne aber ein Minimum ist, so ist zu wenig Fläche gegeben, um das verschiedene Spiel der beiden Naturen zu zeigen. Es ist auch zwischen Goethe und mir förmlich beschlossen, unsere Eigentumsrechte an den einzelnen Epigrammen niemals auseinanderzusetzen, sondern es in Ewigkeit auf sich beruhen zu lassen, welches uns auch wegen der Freiheit der Satyre zuträglich ist. Sammeln wir unsere Gedichte, so lässt jeder die Xenien ganz abdrucken. Dass ich für eine große Korrektheit auch in der Prosodie sorgen werde, verspreche ich Ihnen sowohl in meiner als Goethes Portion. Übrigens bitte ich Sie, von dieser Eröffnung vor der Hand auch Goethen selbst nichts zu sagen. Der guten Caroline Kränklichkeit tut uns beiden sehr leid. Grüßen Sie sie herzlich von uns beiden. In 8 Tagen bekommen Sie die Horen gewiss. Ihr S.C.H.